Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? So intelligente Klamotten waren bisher eher ein Ding für die Nische, eine Jacke, die telefonieren kann, oder der Pulli, der den Herzschlag und andere Körperfunktionen misst. Die konnten sich bisher noch nicht so richtig durchsetzen. Jetzt gibt's einen neuen Versuch einer amerikanischen Klamottenmarke. Tommy Hilfiger will diese sogenannten Wearables an den Mann bzw. an die Frau bringen. Und es geht um eine ganze Kollektion mit smarten Klamotten, die auf den Markt gebracht werden soll. Martina Schulte, was ist da speziell an dieser Kollektion und was weiß dann zum Beispiel so ein smarter Tommy Hilfiger Pulli über mich? Also der weiß genau, wann und wo du ihn trägst und wie lange. Aber der Pulli sammelt eben nicht nur diese Daten, beziehungsweise nicht nur der Pulli sammelt diese Daten, sondern auch also Jeans, Jacken, Hüte, Taschen. Die komplette neue Kollektion Jeans Explore hat eben diese unheimliche Eigenschaft. Und noch unheimlicher ist, dass eben diese ganzen Daten, dass die Klamotten die nicht für sich behalten, sondern dass die halt schön brav an Hilfiger funken. Und der Hilfiger CEO Lion Slonimski, der ist total begeistert von diesen schönen neuen Möglichkeiten. Er sagt hier, nie zuvor war eine Marke dazu in der Lage, wirklich zu erfahren, wie die Konsumenten ihr Produkt nach Verlassen des Ladens nutzen. Und das alles erfährt Tommy Hilfiger, weil Sensoren in den Klamotten verbaut sind. Genau, also in den Klamotten sind sogenannte Smart Tags, also des israelischen Startups Aware Solutions. Und das sind Chips, die sich halt über Bluetooth mit einer speziellen Handy-App verbinden. Und die musst du natürlich vorher runtergeladen haben. Und diese App, die erfasst dann eben, wo und wie lange du den Pulli getragen hast. Und dass du diese Infos dann mit der Marke teilst, dafür wirst du belohnt. Und dafür kriege ich dann aber kein Eis, sondern irgendwas anderes. Du kriegst Punkte. Mhm. Und diese Punkte, die kannst du dann in Gutscheine umtauschen, in Klamotten oder in andere Giveaways, wie zum Beispiel Konzerttickets oder Tickets für eine Modenschau. Und Ziel der Aktion ist es dabei, also Hilfiger will sogenannte Markenbotschafter kreieren, schreibt der Guardian. Die Idee ist also, dich dazu zu animieren, die Klamotten halt möglichst häufig zu tragen. Und je häufiger du dieses schöne Markenlogo durch die Gegend spazieren trägst, desto mehr bekommst du dann halt Punkte. Und du kannst dann auch, das ist eigentlich wie bei Pokémon Go, das heißt, es gibt bestimmte Orte, wo du besonders viele Punkte sammeln kannst. Das heißt, wenn du in eine Filiale von denen gehst oder auf ein mega ausverkauftes Konzert, bekommst du halt nochmal extra Punkte. Und je größer das Tommy Hilfiger ist, Logo ist auf dem Pullover, das ich gerade habe, gibt es wahrscheinlich auch noch so verschiedene Abstufungen von ganz klein bis ganz groß. Da gibt es wahrscheinlich auch nochmal mehr Punkte. Genau. Alles Mögliche. Alles Mögliche, genau. Und wenn ich das alles nicht will, also wenn ich sozusagen... Wie, wenn du es nicht willst? Ja, ich bin zum Beispiel, stell dir vor... Nein, es ist schwer vorstellbar, stell dir vor, ich bin großer Fan von Tommy Hilfiger Klamotten. Mach einfach mal dieses Gedankenexperiment mit. Okay. So, und ich will diese Klamotten unbedingt tragen, weil ich halt gerne so ein riesen Tommy Hilfiger so Logo halt auf meiner Brust... Mhm. Genau. Ich will aber nicht, dass diese Daten übermittelt werden. Was mache ich dann? Dann kannst du das abstellen, sagt Hilfiger zumindest. Sie versprechen außerdem, also wenn du jetzt mitmachen würdest, dass die Daten halt eben alle verschlüsselt übertragen werden. Aber trotzdem ist natürlich diese ganze Kollektion ein einziger Datenschutz-GAU. Also das Techblog T3N schreibt hier, Hilfigers Idee von smarter Kleidung dürfte bei Datenschutzaktivisten auf wenig Gegenliebe stoßen. Sarah Paris von TechCrunch bezeichnet das Konzept der Kollektion als ridiculous, also lächerlich. Und der Standard aus Österreich titelt hier gruselige Kleidung von Tommy Hilfiger trackt, wie oft sie getragen wird. Ich denke, das ist wirklich nur was für Hardcore-Fans. Das Techblog T3N meint eben auch, dem Konzern hinter der Marke scheine eben schon auch klar zu sein, dass diese Art von smarter Kleidung nur bei einem ganz kleinen Teil der Kundschaft ankommen dürfte. Dem Markenbotschafter. Dem Markenbotschafter. Gehen wir davon aus, dass vielleicht ein einziger Hörer aktuell gerade Lust hätte, dabei mitzumachen. Wo könnte der das kaufen? Das leider nur in den USA und da auch nur online oder im Flagship Store in New York. In Europa soll die Grusel-Kollektion nicht erscheinen. Das wäre halt auch wegen der EU-Datenschutzgrundverordnung nur sehr, sehr schwer umzusetzen. Schade. Ich finde ja diese Funktionsweise dieser Sensoren in der Kleidung auch tatsächlich interessant. Ich habe mich heute Morgen gefragt, ob man die bescheißen kann. Ne? Also ich meine, reicht das dann, die Klamotten auf die Waschmaschine zu legen? Die bewegt sich und die Klamotten. Sie auf eine Schaufensterpuppe zu tun und an der ein bisschen zu rütteln. Oder dem Taxifahrer des Vertrauens mitzugeben, der fährt den ganzen Tag durch die Stadt mit einer ganzen Tasche voll mit Tommy Hilfiger Klamotten und am Ende des Tages hast du Punkte ohne Ende gesammelt und kannst auf die nächste Tommy Hilfiger Modenschau und dir da Klamotten ankaufen, die du dir niemals kaufen würdest. Wahnsinn. Es gibt so viele Möglichkeiten. Da steckt eine Menge drin. Ja. Danke, dass du uns so leicht angestupst hast. Martina Schulte, heute Morgen Netzreporterin bei Hielscha oder Hase. Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase.